Deutschlandfunk. Rock etc. Es gibt nicht wenige Zeitgenossen, die allen Ernstes behaupten, Elvis Presley sei noch am Leben. Fakt ist, dass Elvis auch bald 30 Jahre nach seinem Tod immer noch präsent ist. Tupelo, eine kleine Stadt im US-Bundesstaat Mississippi, ist der Geburtsort des Rock'n'Roll-Königs. Jedes Jahr feiert man dort ein spezielles Ereignis. Das Datum, an dem Elvis zum ersten Mal nach Tupelo zurückkehrte, nachdem er ein großer Star geworden war. Neulich beging man den 50. Jahrestag. Knut Benzner berichtet. Hi, this is Elvis Presley. I guess the first thing people want to know is why I can't stand still when I'm singing. Some people tap their feet, some people snap their fingers and some people just sway back and forth. I just sort of do them all together, I guess. Singing rhythm and blues really knocks it out. I watch my audience and listen to them and I know that we're all getting something out of our system and none of us knows what it is. The important thing is that we're getting rid of it and nobody's getting hurt. Blue moon, blue moon, blue moon, keep shining bright. Blue moon, keep on shining bright. She gonna bring me back, come on, baby, tonight. Blue moon, keep shining bright. I say blue moon of Kentucky, they keep on shining. Shine on the one that's gone and left me blue. I say blue moon of Kentucky, they keep on shining. Shine on the one that's gone and left me blue. Well, the heat was on one moonlight night. Elvis Presley came in here in 1945 with his mother Gladys. 100 Meilen südöstlich von Memphis, Tennessee. When Elvis came in the store, he walked on this same floor. He came through one of those same doors up there. And he was 10 years old and he was with his mother and they were looking to buy Elvis a bicycle. In Tupelo, Mississippi. Well, when Elvis walked up to this counter where y'all are standing right now, Elvis spotted a .22 rifle hanging on that wall up there and he decided he wanted the rifle instead of the bicycle. Hier in Tupelo wurde Elvis am 8. Januar 1935 geboren. Well, his mother said, no, you're not going to have the rifle. So Elvis got real upset and started pouting and crying because his mama wouldn't buy him the rifle. Wobei man erwähnen sollte, dass Elvis in East Tupelo geboren wurde, im ärmeren Teil der Stadt. Well, there was a man standing back here where I am right now and his name was Forrest Bobo. And Mr. Bobo was a longtime employee of Tupelo Hardware and was also a personal friend of the Presley family. East Tupelo, damals eigenständig, war durch den Highway und die Bahngleise von Tupelo getrennt. So there just happened to be a guitar on this top shelf right here. So Mr. Bobo opened the door, reached in, pulled a guitar out, handed it to Elvis. Elvis took the guitar and he strummed it, played with it. And his mother said, I'll tell you what I'll do, I'll buy you the guitar if you'll take the guitar. Es gab eine Band, die hieß Uncle Tupelo, stilbildend für Alternative Country der 90er Jahre. So Elvis played with it a little more and he turned to his mother and he said, yes, ma'am, I'll take the guitar. Und es gibt neben einigen anderen, in denen die Stadt erwähnt wird, diesen einen Song, Tupelo Honey, Van Morrison, 1971. Über ein Mädchen, dieser Song. So süß wie der Honig aus Tupelo. Actually, I like to tell people that Elvis turned to his mother and he said, that's all right, mama, that's all right, that's all right. But he didn't say that. Well, that's all right, mama, that's all right for you. But the fact is that that Gladys did buy her son his first guitar standing on that floor in front of this counter at Tupelo Hardware in Tupelo, Mississippi. So kam Elvis also, gerade 10, statt an ein Fahrrad oder eine Flinte, an seine erste Gitarre. Howard Hyde, der Geschäftsführer von Tupelo Hardware, ein großer Eisen- und Haushaltswarenladen, erzählt die Geschichte, als sei er dabei gewesen. Hyde ist erst seit 4 Jahren bei Tupelo Hardware und diese Geschichte wird er zigmal erzählt haben, denn pro Jahr finden sich 20.000 Besucher im Geschäft an der Main Street ein. And most of these people never saw Elvis. Most of them that come in here never saw Elvis. Da hat Hyde sicherlich recht. Die meisten seiner Besucher haben Elvis nie gesehen. Vor dem Geschäft entsteht ein wenig Unruhe. Damen drehen sich um, Herren bekommen große Augen, verwundert, nahezu erregt blicken alle. Ein pinkfarbener Cadillac fährt vor. Und wer steigt aus? Elvis. Well, I don't try to normally when I'm just out and about talk like that, but I don't know. It's hard when it's you to hear it right, you know, to know how you sound or whatever. So. Nein, kein Doppelgänger, ein Elvis Impersonator, Travis LeDoid, geboren als Elvis starb. Manche sagen ja, dass der König lebe. I don't think so. LeDoid glaubt das nicht. LeDoid ledig sieht aus wie der junge Elvis. Er sieht nicht nur so aus, er bewegt sich so, er spricht wie er. Er könnte Elvis sein, wäre der nicht tatsächlich am 16. August 1977 verstorben. Der König wäre in LeDoid wieder jung geworden. LeDoid singt Elvis Songs ausschließlich aus den Jahren 54, 55, 56. Der beste junge Elvis, den es je gab. I do the best and I hope that people like it. But like I said, you can't make everybody happy because everybody saw something different, you know, and even if it's true or not, you know, they'll tell me later, you know. Er, LeDoid, gebe sein Bestes und hoffe, dass die Leute das mögen werden. Well, that's all right, mama. That's all right for you. That's all right, mama. Just any way you do it, that's all right. That's all right. That's all right, mama. Any way do. Well, mama, she done told me. Papa done told me too. Son, that gal you fooling with, she ain't no good to you. But that's all right. That's all right. That's all right, mama, anyway do. Tupelo, Mississippi, im Sommer, 2. bis 4. Juni 2006. Die Kleinstadt, heute 35.000 Einwohner, feiert ein Fest. Elvis is coming home. Man hat den Anlass von Elvis heimgekommen sein ein paar Tage vorverlegt. Das tatsächliche Datum wäre zu dicht an diesem und jenem gewesen und hätte mit anderem kollidiert. Der Anlass? Am 26. September 1956, somit morgen vor 50 Jahren, war Elvis nach Hause gekommen, beruflich. We could do a much better show for you, friends, if you'll be seated, because these folks back in the back here, they paid their money too. And everything. 1956 war Elvis, der 1948 mit seinen Eltern Tupelo in Richtung Memphis verlassen hatte. 1956 war Elvis Presley bereits jemand, der bekannt war. Durch einen fulminanten Auftritt in einer Fernsehshow und durch die Single Heartbreak Hotel, seine erste Nummer 1 in den Billboard-Charts. Well, since my baby left me, well, I found a new place to dwell. Und am 26. September 1956 trat er in Tupelo auf. Zweimal. Einmal nachmittags und einmal abends. Anlass also genug, all das mit einer Wiedersehensfeier nach 50 Jahren zu würdigen und fast alles so zu machen, wie es war. Well, since my baby left me, well, I found a new place to dwell. Well, it's down at the end of Lonely Street, that heartbreak hotel where I'll be. I'll be just a lonely baby. Well, I'm so lonely. I'll be just a lonely, I could die. Although it's always crowded, you still can find some room for broken-hearted lovers to cry there in the gloom. I'll be so lonely, baby. I'll be so lonely. I'll be so lonely, they could die. Now the bellhop's tears keep flowing, and the desk clerk's dressed in black. Well, they've been so long on the street, they'll never, never look back and think of so. I'll be so lonely, baby. Well, they're so lonely. Well, they're so lonely, they could die. Well, if your baby leaves you, you got a tale to tell. Well, just take a walk down Lonely Street to Heartbreak Hotel, where you will be, because so lonely, baby. Well, you'll be lonely. You'll be so lonely, you could die. Hinter dem Haus der Presleys steht ein Andenkenshop und daneben die Elvis Presley Memorial Church, die Elvis Presley Gedenkkirche, erbaut mit Spendengeldern seiner Fans aus aller Welt im August 1975. Elvis lebte noch. 40 Personen haben in der Kirche Platz und wenn man Glück hat, ist einer seiner Schulfreunde da. Went to school with Elvis up through about the third or fourth grade. Raymond McCoy ging mit ihm zur Schule bis in die dritte oder vierte Klasse. Die Presleys waren eine bitterarme Familie. It was, and we were too. Yeah, everybody was poor back in those days. Das waren sie und McCoys Familie ebenfalls. Jeder war arm in diesen Tagen. Jeder der 10.000, die in Tupelo lebten. Hey, there was a garment. Es gab eine Kleiderfabrik, sagt McCoy. Die Frauen arbeiteten dort und die Männer. Mein Vater arbeitete für CCC, ein Regierungsprogramm von Präsident Roosevelt, bis er andere Arbeit fand. My dad worked with them until you could get a job outside of that. Elvis Vater arbeitete fast nie und wenn, waren es Gelegenheitsjobs. Das Haus der Presleys, Haus kann man es eigentlich gar nicht nennen, steht noch als einziges von vieren oder fünfen seiner Art in dieser Straße. Und McCoy war kein Schulfreund, sondern einfach nur Mitschüler und nicht einmal ein Fan. No, I was not a big fan of rock and roll music. No, I was. Nein, ich war kein großer Fan von Rock and Roll Musik. Ich mochte Gospel. Aber ich habe wohl einen der Auftritte, als er hier war, gesehen. Ob den ersten oder zweiten, daran erinnere ich mich nicht mehr. Und ich habe nicht mal seine Karriere verfolgt, weil ich an Rock'n'Roll nicht interessiert war. Das Haus ist sehr klein. Oh, it is. Yes. Tenant houses never were very large. Das ist es ja. Pachthäuser waren nie größer. Die Firmen bauten sie, um ihre Kosten so niedrig wie möglich zu halten, vermute ich. Sie waren recht klein, aber es reichte für eine Familie. Es gab eine Küche und ein Schlafzimmer, das war's. Die Toilette war draußen. Es waren schlechte Zeiten in diesen Tagen. Wir waren gerade aus der Depression heraus. And so it it's bad days back in those days, just coming out of the depression. Erst ein paar Treppen hoch über eine winzige Veranda, dann durch eine Tür und dann steht man im Schlafzimmer. Es zeigt zur Straße. But now this is where Elvis and his twin brother were born in this room on January the 8th, 1935. Elvis und sein Zwillingsbruder Jesse Garron in diesem Raum geboren. Jesse Garron, das ist bekannt, starb bei der Geburt. Das Haus ist 9 Meter lang und 4,50 Meter breit. Ein sogenanntes Shotgun-Haus. Ohne Elektrizität, ohne fließend Wasser. Man geht vorne hinein. Very humble. Humble beginnings. Yeah. Und isst nach ein paar Schritten in der Küche und dann ist man wieder im Freien. You know what it takes, you got it, baby. You are the only one I've chosen. But don't leave for me here with all these heartaches. Only you in heaven knows about my troubles, troubles, troubles. When it rains, it really pours. You shouldn't have took away my loving. You know you thrill me from head to toe. I got a feeling for you, baby. And you're the only one who knows about my troubles, troubles, troubles. When it rains, it really pours. You know what you did to make me love you. You really opened up my nose. You got what you wanted, now you left me. That's the way the story goes. Well, I got troubles, troubles, troubles. When it rained, it really poured. Drinking, so if I start stumbling around, I'm not drinking. It's just that I'm not used to this shit. You'll stumble on this stuff. Judy Hopper lebte vor 50 Jahren 130 Meilen entfernt von Tupelo in Alamo, Tennessee. I was with the local police department. In fact, I began work with the Tupelo Police Department in 1952. And I was with the department when the Elvis show came to town. Robert Norris war bei der Polizei. Es gibt ein Foto vom 26. September 1956, das zeigt, wie Judy Hopper, sie war 14, während eines der beiden Elvis-Konzerte von Robert Norris von der Bühne geholt wird. And my job was chasing Elvis. Really chasing Elvis. Sie war ihm hinterhergejagt. Und in diesem Augenblick war sie auf die Bühne gestürmt, sie wollte zu ihm und wurde von Norris, dem Polizisten, nur mit dem Versprechen von der Bühne herunterbekommen, dass er sie einige Augenblicke später wieder hinauflasse. What was my idea? Well, my idea, if you were a 14-year-old female, okay, and Elvis Presley was up on stage jumping and wiggling and looking at you, you would be on stage too. Elvis hat sie, als sie noch direkt vor der Bühne war, angeschaut? Yes, he was looking at me. Klar hat er sie angeschaut, als sie kreischte. At the afternoon show, I'd say around 8,000 people. But what you don't realize, the tickets were $5. And back then, $5 was a lot of money to the people. So most of the younger kids were outside the fence looking in. Nachmittags, sagt Norris, waren etwa 8000 Leute da. Und da die Karte mit $5 teuer war, waren außerhalb des Zauns, der das Gelände umgab, noch mal so viele. First time since then, yeah, 50 years. First time. Mm-hmm. So it's but you know what? We have a kind of a rapport, I think, where I feel comfortable talking to him. I did then too. Und jetzt, nach 50 Jahren, sehen sich die beiden das erste Mal wieder. Wie die anderen wahrscheinlich ebenfalls. Terry Wood, der Fotograf. Sarah Patterson, die Elvis hinter der Bühne einen Kuss gegeben hatte. Dolores Watson, Sängerin aus Nashville, Tennessee. Sie hatte das Vorprogramm bestritten. Patricia Blair, damals 13 und die Tochter des Gouverneurs. Er hatte sie aus Jackson, Mississippi nach Tupelo geflogen. 11 Personen insgesamt, die eingeladen waren und an diesem Tag irgendetwas mit Elvis zu tun gehabt hatten. You ain't nothing but a hound. Why you just crying? You ain't nothing but a hound. Es soll etwa 3000 Elvis-Impersonators geben und ein Dutzend, das wirklich gut ist. Drei der 3000 waren da und traten auf. Train I ride, 16 coaches long. Train I ride, 16 coaches long. Well, that long black train got my baby and gone. Train, train, coming round, round the bend. Train, train, coming round, round the bend. Well, it took my baby, but it never will again. No, not again. Train, train, coming down, down the line. Train, train, coming down the line. Well, it's bringing my baby, 'cause she's my all mine, she's my all mine. Train, train. Well, it took my baby, but it never will again, never will again. Des Nachmittags dann eine Parade. Die hatte es, als Elvis eintraf, ebenfalls gegeben. Vorneweg die Feuerwehr, 30 Tänzerinnen, eine Trommel, der Fanclub Miss Tupelo, Elvis als Soldat und in fünffacher Ausführung, Miss Elvis Festival, Cheerleader, Hunde mit Sonnenbrillen, ein paar Vertreter örtlicher Geschäfte, alle die Hauptstraße runter. Well, I don't care if the sun don't shine, I get my lovin' in the evening time when I'm with my baby. Well, it ain't no fun with the sun around, I get going when the sun goes down and I'm with my baby. Well, that's when we're gonna kiss and kiss and kiss and kiss and we're gonna kiss some more. Well, who cares how many times we kiss, 'cause at a time like this, who keeps score? Well, I don't care if the sun don't shine, I get my loving in the evening time when I meet my baby. We're gonna kiss and a kiss and a kiss and a kiss and we're gonna kiss some more. Who cares how many times we kiss, 'cause there's a time like this, who keeps score? Well, I don't care if the sun don't shine, I give my loving in the evening time when I meet my baby. And it don't matter if the sleet or snow, a drive-in's cozy when the lights are low, and I'm with my baby. Makes no difference if the rain comes down, I don't notice when she's around. Oh boy, what a baby. Well, that's when we're gonna kiss and a kiss and a kiss and a kiss and we're gonna kiss some more. Well, one kiss from my baby doll makes me high, more, more, more, more. Well, I don't care if the sun don't shine, I get my loving in the evening time when I meet my baby. When We're gonna kiss and kiss and kiss and kiss and we're gonna kiss some more. Well, one kiss from my baby darling makes me holler more, more, more, more. Well, I don't care if the sun don't shine, I get my loving in the evening time when I'm with my baby. I'm Ernest Bowen, and I'm from Tupelo, Mississippi, United States of America, of course. And I was the next station manager of the radio station that Elvis used to come to here in Tupelo. Ernest Bowen, ehemals Manager der Radiostation WELO. It was the original radio station here. In fact, it was the only radio station probably within 200 miles of each other. It was back then, it was very few radio stations. Im Umkreis von vielen Meilen die einzige Radiostation zu der Zeit. That was the era of the big bands. That's when the kids were jitterbugging. Das war, erinnert sich Bowen, die Ära der Big Bands. Die Jugendlichen gingen Jitterbugging zu der Musik der Benny Goodmans, Glenn Millers, der Tommy Dorsey Bands. Das waren die Großen. Und was dann passierte, realisierte so recht niemand. Elvis kam des Weges. Er veränderte das Format aller möglichen Radiostationen. Unser Format nannten wir Good Music, die Big Bands. Am Wochenende spielten wir ein wenig Country und ein bisschen Gospel. Our format was so called Good Music, the Big Bands. We did play a little country music on the weekend and some gospel music. But I remember when we got the record in from Sun Recording out of Memphis, Elvis's first record, we auditioned everything and we took a listen to it and we promptly threw it into a box that we were not going to use it. Als wir dann die ersten Singles von Sun Records in Memphis bekamen, wir hörten immer Probe, legten wir die Singles in eine Kiste und dachten uns, die werden wir nie gebrauchen. Das war etwas völlig Abweichendes von dem, was wir machten. Ich glaube, wenn ich mich recht erinnere, hatten wir dann 3 Wochen lang Höreranrufe, wohl alle lanciert von Sun Records in Memphis, egal. Der Druck zahlte sich aus, denn wir entschieden, diese Musik zu spielen. Wir änderten das Format auf sogenannten Rock'n'Roll. Und diese Good Music Schallplatten, die habe ich immer noch zu Hause. In fact, I've got all of the old good music records in my home right now. Der 26. September 1956. Jack Crystal was an announcer at our radio station. And we decided we wanted to go down and try to get an interview. Jack Crystal war unser Moderator. Und wir entschieden, zum Veranstaltungsort zu gehen und ein Interview zu machen. Wir hatten alles dabei und Colonel Parker, Elvis' Manager, wollte niemanden ein Interview machen lassen. Elvis war im Zelt hinter der Bühne. Ich kannte Elvis' Vater Vernon von früher, nach dem Zweiten Weltkrieg. Als ich nach Hause kam, hatte ich Arbeit bei einem Lebensmittelhandel und Vernon Presley fuhr den LKW, der die Waren auslieferte. When I came back home, I had a job with a wholesale grocery firm here. Vernon Presley drove the truck that delivered my orders here in the city of Tupelo, so that's how I came to know him. So we were standing outside of the tent, and Vernon and Gladys came up, and so we had old home week. Wir standen also draußen vor dem Zelt. Vernon und Gladys, Elvis' Mutter, kamen, und er sagte, hast du den Jungen gesehen? Ich sagte, wir können nicht hinein. Er sagte, kommt mit mir. Er brachte uns rein. Wir hatten einen Fotografen dabei. Einige der Bilder werden Sie gesehen haben und wir interviewten ihn. In dieser Zeit war Elvis eine sehr schüchterne Person. Wir mussten ihm die Worte aus der Nase ziehen. Doch Jack Crystal, der mit ihm sprach, war ein Meister darin. Wir bekamen das einzige Interview, das gemacht wurde, nicht mal erlaubt. Wir haben noch immer eine Kopie davon. 15 Minuten, würde ich sagen. Länger nicht. That was even allowed, I guess. And we still have a copy of it. It's 15 minutes. No longer than that. Hat Bowen mit dem gerechnet, was anschließend passierte? No. No one did. Niemand hatte damit gerechnet. When he left here, nobody knew that he left. But he started, when he gained a little bit of prestige in Memphis, Als er Tupelo mit seinen Eltern 1948 verließ, kriegte das niemand mit. Dann bekam er ein wenig Prestige in Memphis, das rüber bis nach Tupelo reichte. Und als er sich entschloss, nach Tupelo zurückzukommen zu diesem ersten Auftritt, hieß ihn die Stadt willkommen. Die Stadt hatte sich ausstaffiert. Es waren Tausende von Menschen hier, unglaublich. Wenn mir jemand erzählt hätte, dass 200 Leute kommen, um Elvis Presley zu sehen, hätte ich gesagt, du weißt ja nicht, von was du redest. Bowen ist 85. Er war somit 35. But we were all young and we were very impressionable, I guess. And none of us believed what we saw. Und nach der Abendshow? I think the Presley family went on back to Memphis. Did not spend the night here. I think they drove on back to Memphis after the late show. Die Presleys fuhren des Nachts zurück nach Memphis. Zur Nachmittagsshow war die Nationalgarde gekommen, weil es tumultartig geworden war. The National Guard is thinks they're fighting the war over. But they're doing a wonderful job here, but there's a lot of little kids getting hurt, friends, so if you wouldn't mind them. You ain't nothing but a hound dog, girl. You're crying all the time. You ain't nothing but a hound dog, girl. Crying all the time. Well, you ain't never caught a rabbit and you ain't no friend of mine. Well, they said you was high class. Well, that was just a lie. Yeah, they said you was high. We're giving away a 1956 Oldsmobile. As Jim Reese said, that used to be important. I guess it still is. People seem to be staying around pretty well. We'll read the number several times. Ein Auto wurde verlost 1956, 2006 auch, vom gleichen Händler. I'm Ray Walker, bass singer for the Jordanaires. Okay. Ray Walker, die Bassstimme der Jordanaires, Elvis Gesangsgruppe. 2006 anwesend, wie 1956. Eine der vielen Bands, die zum Wiedersehen da war. Als einer der Elvis Impersonators auftritt, kommt ein 12-jähriger Kerl vor die Bühne und beginnt zu tanzen und deutet einen Hüftschwung an. Er sieht aus wie Elvis. I did a song now that is one of my very first recordings back 153 years ago, back when I first started recording. This song is called Baby. That's all it's called, Baby. Tupelo ist ein angenehmes Städtchen, überschaubar. That guitar, from the story I've heard, a man in Pensacola, Florida owns that guitar, and he got the guitar from some of Elvis's people like Red West or Sonny West, is the story I've heard. And I cannot stand here and tell y'all that that is the guitar that Elvis bought here. It probably is, because that's the same style, same everything. Of course, when we sold Elvis the guitar, who was Elvis, you know? I mean, this was a little 10-year-old boy standing in front of this counter that we talked him out of a rifle and bought a guitar. If we had known what was going to happen, I mean, I would probably have copies of the sales ticket right here, selling them for $10 a piece or something like that. But that is probably the guitar, but I cannot tell you that it absolutely is. Die Gitarre, die Elvis Mutter hier in diesem Laden gekauft hat, sagt Howard Hyde, der Geschäftsführer von Tupelo Hardware auf der Hauptstraße. Diese Gitarre gehört jemandem, habe ich gehört, in Pensacola, Florida. Er hatte sie von irgendjemandem von Elvis' Leuten bekommen. Red West oder Sonny West, das ist das, was ich gehört habe. Und ob die Gitarre auf dem Foto dort die Gitarre von Elvis war, das weiß ich nicht. Vielleicht ist sie es, sie hat denselben Stil. Als wir Elvis die Gitarre verkauft haben, naja, wer war Elvis? Er war ein kleiner Junge, 10 Jahre alt. Er stand vor diesem Tresen und man konnte ihm die Flinte ausreden. Er nahm die Gitarre. Wenn wir gewusst hätten, was geschieht, ich meine, ich hätte vielleicht Kopien der Rechnung hier und würde sie für $10 das Stück verkaufen. Diese Gitarre ist möglicherweise die Gitarre, aber hundertprozentig sagen kann ich das nicht. We appreciate the tremendous response and applause and everything, friends, but if you wouldn't holler out in the middle of the song so that some of the people might want to hear them, because we'll get to all the songs you want to hear before we leave here, and we'll go from one end of the stage to the other one, and then when we get through, we'll jump out in the audience. Als Elvis vor 50 Jahren wieder einmal in seinem Geburtsort war, wird er bereits eine andere gehabt haben. Der König sollte übrigens nochmal kommen. Noch einmal. Ein Jahr später. Am 27. September 1957. Aber das ist eine andere Geschichte. I got a heart full of dreams and a lot of memories, and that's enough for me. They call me poor boy, poor boy, poor boy, but I ain't lonesome and I ain't blue, 'cause I could never be a poor boy as long as I got a darling like you. Can't buy a house, can't buy a lot, ain't got a bean, ain't got a pot, but what I got is a heart full of love and memory, and that's enough for me. They call me poor boy, poor boy, poor boy, but I ain't lonesome and I ain't blue, 'cause I could never be a poor boy as long as I got a darling like you. Have a pig, don't have a cow, I don't have a horse to pull a plow, but what I got is a heart full of love and memory, and that's enough for me. They call me poor boy, poor boy, poor boy, but I ain't lonesome and I ain't blue, 'cause I could never be a poor boy as long as I got a dolly like, I got a dolly like, I got a dolly like you. Well, I was born in Mississippi, but I live in Memphis, Tennessee. I see now. I'm 21. 21, yeah. Mm-hmm. Das war Rock etc. mit einer Sendung über einen speziellen Elvis-Gedenktag in den USA von Knut Benzner.